mich um den Brei. Obwohl ich dazu sagen muss, es wäre mir einerlei. Red bitte nicht so sparsam, nur sag schon, was du denkst. Wenn du mich weiter anschweigst, dich umdrehst und wegrennst. Ich würde dir so gern zuhören, darum sag schon, was du willst. Breche doch dein Schweigen, am besten ist, du bist. Red mal in dich Klartext, öffne deinen Mund. Und wenn etwas rauskommt, weiß ich, du bist gesund. Red mal in dich Klartext, bitte red mit mir. Red mal in dich Klartext, umsonst bin ich nicht hier. Kommst, dann überlege gut. Denn stundenlanges Schweigen entfachte mir die Wut. Überlege, was du sagen willst und schweig mich nicht an, weil ich das überhaupt gar nicht leiden kann. Ich würd dir so gerne zuhören, darum sag schon, was du willst. Breche doch dein Schweigen, am besten ist, du brüllst. Red mal in dich Klartext, öffne deinen Mund. Und wenn etwas rauskommt, weiß ich, du bist gesund. Red mal in dich Klartext, bitte red mit mir. Red mal in dich Klartext, und sonst bin ich nicht hier. Red mal in dich Klartext, öffne deinen Mund. Und wenn etwas rauskommt, weiß ich, du bist gesund. Red mal in dich Klartext, bitte red mit mir. Red mal in dich Klartext, öffne deinen Mund. Und wenn etwas rauskommt, weiß ich, du bist gesund. Red mal in dich Klartext, bitte red mit mir. Red mal in dich Klartext, bitte sprich mit mir. Das war so gut.